Ich werde was zu utopistischer Realpolitik erzählen. Das ist erstmal eine Kontradiktion, weil normalerweise, das werdet ihr gleich noch sehen, in der Art und Weise, wie wir Politik heute denken, vielleicht nicht unbedingt hier in diesem Ort, aber wenn es um Parteipolitik geht, die Dimension der Utopie eigentlich systematisch ausgeschlossen wird, aus guten Gründen. Es geht gleichzeitig darum, dass ich denke, dass wir in vielen Bereichen Utopien gerade bitter nötig haben. Und ich möchte versuchen, auch zu konturieren, wie das Verhältnis von Politik, Sozialwissenschaft und konkreten politischen Kämpfen in diesen Fragen aussehen könnte. Und ich werde mich dabei natürlich im Kontext der heutigen Veranstaltung bzw. des Themas der Kantine dabei insbesondere der Frage der Kämpfe um andere Produktions- und Geschlechterverhältnisse widmen. Ich habe so ein kleines Motto-Zitat, da steckt schon relativ viel drin. Gayatri Spivak hat einen kleinen Text mal gemacht mit der Frage "Can there be a feminist world?" Und alles, was sie in dem Text erstmal macht, läuft eigentlich darauf hinaus, dass Mensch sagen müsste, in den gesellschaftlichen Beziehungen, Verhältnissen, in denen wir leben, definitiv nach allen Befunden dessen, was wir wissen, nein. Und im Bereich dessen, was sich realpolitisch in den gegebenen Parametern gestalten lässt, auch definitiv nein. Aber das Ganze endet mit diesem mit dieser schönen Position: "I base political intervention on a performative contradiction that must presuppose what it wants to achieve." Also das heißt, es muss unterstellt werden, was erst erreicht werden soll, egal wie schwierig und unmöglich das ausgehend von den gegenwärtigen Verhältnissen auch erscheinen mag. Da jetzt das, was ich euch heute antun will, eigentlich viel zu umfassend ist und ich habe schon ein paar Folien rausgeschmissen und habe immer noch zu viele, das heißt, ich werde an einigen Stellen dann auch über bestimmte Sachen ganz schnell drüber wischen. Deswegen habe ich hier erst mal vier Zitate mitgebracht, in denen eigentlich alles schon drin steckt, was ich heute machen werde. Das erste vom damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt im Bundeswahlkampf 1980 nach seinen politischen Visionen befragt. Visionen haben ja auch immer was mit Utopie zu tun. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Damit ist sozusagen relativ klar, worum es in Realpolitik in den letzten Dekaden immer gegangen ist. Visionen müssen systematisch ausgeschlossen werden und Leute, die Visionen haben, haben in der Politik eigentlich nichts verloren. Und gleichzeitig steckt da natürlich auch drin, dass Visionen, Utopien irgendwie was Krankhaftes, Irrationales, Pathologisches sind, was dringend behandlungsbedürftig ist. So als kleine Gegenpositionierung von der Journalistin Theresa Bücker: Wenn Sie Visionen haben, sollten Sie Feministin werden. Ich kann Ihnen eine Hoffnung nehmen: Das feministische Projekt wird niemals abgeschlossen sein. Was heißt das jetzt, dass Menschen FeministInnen werden sollen, wenn sie Visionen haben? Es geht hier nicht nur darum, dass es irgendwie ganz cool klingt, wenn auch Männer inzwischen sagen, zumindest in der linken Szene sind ja alle Männer irgendwie auch Feministen, sagen sie zumindest dann immer. Und es geht hier nicht um so etwas Symbolisches, sondern hier steckt eigentlich auch der Grundgedanke drin, dass sämtliche großen Probleme, die wir in der Gesellschaft derzeit haben, systematisch eigentlich immer Probleme sind, die mit Reproduktionszyklen zu tun haben. Auf der sozialen Ebene, auf der ökonomischen Ebene, aber natürlich auch ganz gravierend auf der Ebene der gesellschaftlichen Naturverhältnisse. Also kann mit so einem Wirtschaftssystem, wie wir es haben, die Regeneration und Reproduktion der Lebensbedingungen auf diesem Planeten halt irgendwie gewährleistet werden. Und der Gedanke, der jetzt hier drin steckt, ist mehr oder weniger der, egal wo wir in dieser Gesellschaft, in konkreten gesellschaftlichen Kämpfen gerade ansetzen, wir landen eigentlich immer wieder beim Problem der Reproduktion. Und das Problem der Reproduktion ist in der Art und Weise, wie das in unserer Gesellschaft organisiert, schlecht organisiert oder teilweise auch gar nicht wirklich gut organisiert ist, historisch-spezifisch mit Frauenarbeit verknüpft. Und hier gibt es also eine Kopplung, wo eigentlich alle möglichen gesellschaftlichen Kämpfe immer wieder auch auf feministische Fragestellungen zulaufen, egal ob man sich jetzt lippenbekenntnismäßig Feministin nennt oder nicht. Dazu das nächste Zitat ist aus einem Interview mit Claudia Bernhardt. Die Frage ist, feministische Utopien scheinen immer in Liaison gestanden zu haben mit anderen Visionen, mit dem Sozialismus, der Ökologie, der Technik und so weiter. Gibt es feministische Utopien nicht pur? Und die Antwort darauf ist nein. Utopien, auch feministische Utopien, stehen immer im Zusammenhang mit den jeweiligen Verhältnissen. Sie sind Ausdruck und Umsetzung von sozialen Auseinandersetzungen, ein Ringen um alternative Gesellschaftsformen. Und im Ringen um alternative Gesellschaftsformen, genauso wie in den Verhältnissen, mit denen Mensch sich auseinandersetzen muss, geht es eben nicht nur irgendwie um ein Detailproblem, das man dann Geschlechterverhältnisse nennen könnte oder noch schlimmer einfach nur Frauenfragen, sondern es geht immer um einen systematischen Zusammenhang, in dem es darum geht, dass Geschlechterverhältnisse nicht geändert werden können, ohne gleichzeitig alle möglichen Bereiche der gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsverhältnisse zu verändern. Und deswegen eigentlich keine feministischen Kämpfe möglich sind, ohne auch gleichzeitig alle möglichen anderen Kämpfe zu führen und alle möglichen anderen Kämpfe eben auch mit feministischen Kämpfen wieder verknüpft und verwoben sind. Und dass natürlich auch in den Utopien alle möglichen Dimensionen berücksichtigt sein müssen. Also das war ja das Schöne im kleinen Vortrag zu den Utopien in Star Trek, dass dort eben zum Beispiel nicht davon ausgegangen worden ist, wir gucken uns einfach sozusagen an, was auf der Ebene der Geschlechterverhältnisse erstmal dargestellt wird, sondern das Interessante ist, wie alle möglichen anderen Beziehungsweisen eben auch strukturiert sind, wenn wir irgendwie bestimmen wollen, ob das jetzt eine feministische Utopie ist oder nicht. Das letzte Zitat, natürlich darf bei mir irgendwie der olle Karl Marx nie irgendwie fehlen. Wenn wir nicht in der Gesellschaft, wie sie ist, die materiellen Produktionsbedingungen und entsprechenden Verkehrsverhältnisse für eine klassenlose Gesellschaft verhüllt vorfänden, wären alle Sprengversuche Don Quixoterie. Natürlich meint jetzt, würde ich zumindest sagen, eine klassenlose Gesellschaft immer auch eine Gesellschaft, die von anderen Segregations- und Klassifikationsprinzipien in der Arbeitsteilung und in sonstigen Lebensbereichen befreit wäre, also auch eine Gesellschaft ohne geschlechtliche Segregation, eine Gesellschaft ohne Nationalstaaten, ohne Segregation nach Ethnien und so weiter. Was jetzt hier das Wichtige ist, dass in der Gesellschaft, wie sie ist, schon irgendwas angelegt sein muss, was auf die Möglichkeiten einer ganz, ganz anderen Gestaltung sozusagen verweist. Das sind jetzt nicht nur die materiellen Produktionsbedingungen, sondern eben auch das, was Marx hier die Verkehrsverhältnisse nennt. Verkehrsverhältnisse meinen kurz gesagt die politischen, die rechtlichen Formen, aber auch die vielfältigen kulturellen Formen, in denen Menschen sich aufeinander beziehen und miteinander zusammenleben. Und es geht hier eben darum, dass sich auch in den Verkehrsverhältnissen, also auch in bestimmten Rechtsformen und so weiter und so fort, schon Entwicklungsansätze finden lassen müssen, die, ohne dass wir diese Formen einfach übernehmen können, Ansatzpunkte für eine andere Gestaltung bieten. Gut, und damit ist hier auch schon angesprochen, dass Utopie natürlich auch so einen realistischen Kern braucht. Es geht nicht nur um wilde Träumerei, sondern es geht darum, dass wir in der Gesellschaft, wie sie ist, auch irgendwas auffinden würden, das uns zumindest Anlass zu entsprechenden Hoffnungen gibt. Was ich jetzt machen will, ist in vier großen Blöcken, jeder davon wäre eigentlich ein eigener Vortrag, sozusagen so ein paar Eckpunkte dessen, was jetzt angedeutet ist, zu bestimmen. In dem ersten Teil werde ich mich auf die Entstehung von modernen Utopien beziehen und werde gleichzeitig versuchen nachzuzeichnen, wie Utopie von Anfang an systematisch aus dem, was moderne Politik ist, eigentlich ausgegrenzt und rausgeschoben wurde. Deswegen heißt das auch natürlich Konturen einer problematischen Entgegensetzung, weil es darum geht, dass die Entgegensetzung so wie sie ist, zumindest in der gegenwärtigen Situation, in der wir uns auf diesem Planeten befinden, fatal ist. Der zweite Punkt, da wird es erstmal darum gehen, wie sind eigentlich vergeschlechtlichende Arbeitsteilung, also vergeschlechtlichend heißt natürlich, es geht hier nicht nur um Arbeitsteilung zwischen Geschlechtern, sondern es geht darum, dass in den Formen der Arbeitsteilung sowas wie Geschlecht überhaupt erst hervorgebracht und generiert und produziert wird, nicht nur als konstruktivistische Zuweisung, wo es um irgendwelche Benennungen geht, sondern einfach in Form von konkreten Praktiken und in der Art und Weise, wie Menschen in verschiedene Tätigkeitsbereiche sortiert werden. Das bringt erst das hervor, was dann sozusagen die Grundlage sein soll, wenn wir sagen würden, geschlechtliche Arbeitsteilung, deswegen vergeschlechtlichend. Es wird in diesem zweiten Punkt also darum gehen, vergeschlechtlichende Arbeitsteilung im Kapitalismus ein bisschen nachzuzeichnen und die Art und Weise, wie entsprechende Geschlechterverhältnisse dann strukturiert sind und welche Krisenhaftigkeiten sich darin auch finden und welche Probleme. Der dritte Teil wird unter dem erstmal, das klärt sich dann auch auf, etwas merkwürdigen Titel, die Selbstverunmöglichung des ohne Angst Verschiedenseins, so die letzten Dekaden so ein bisschen reflektieren und Revue passieren lassen und wird dabei neoliberale Realpolitik als eine pervertierte Erfüllung queerfeministischer Utopien vor allen Dingen in den Blick nehmen. Und die Funktion dieses dritten Teils ist auch sozusagen nochmal zu bestimmen, was eigentlich die Grenzen von Realpolitik in der Veränderung von Geschlechterverhältnissen in dieser Gesellschaft sind, um dann nochmal zu begründen, warum wir eine utopistische Realpolitik brauchen. Utopie versus Realpolitik. Der Utopiebegriff ist, wie schon gesagt, in politischen Debatten heute dominant negativ konnotiert und wird vor allen Dingen pejorativ, also abwertend gebraucht. Utopie ist realitätsfremd, irrational, verrückt, lächerlich, Spinnerei. Ein Beispiel dafür wären, dass Forderungen nach finanzieller, rechtlicher und sozialer Gleichstellung hetero- und homosexueller Paar- und Mehrfachbeziehungen oder auch Einzelpersonen bei der staatlichen Anerkennung noch bis vor ein paar Jahren regelmäßig als völlig utopisch bezeichnet worden sind. Das würde heute vielleicht nicht mehr so explizit gesagt werden, weil irgendwie geht es ja darum, dass man alles irgendwie im Neoliberalismus anerkennt. Implizit ist es trotzdem immer noch eine Utopie, wenn wir uns halt irgendwie angucken, wie das sich zum Beispiel zum Grundgesetz verhält. Da steht nach wie vor drin, im Artikel 6, Ehe und Familie stehen unter besonderem Schutz der staatlichen Ordnung und die Väter, überwiegend, das war nur eine einzige Frau dabei, das Grundgesetz haben dabei natürlich gedacht, Heterofamilie und Heteroehe. Und diese Formulierung hat sich nicht geändert und auch wenn wir inzwischen die sogenannte Homo-Ehe haben, wissen die meisten hier wahrscheinlich, dass wenn wir genauer reingucken, das im Vergleich zur Hetero-Ehe nach wie vor eine Mogelpackung ist in der Frage, wie diese verschiedenen Verhältnisse jeweils strukturiert sind, mit welchen Privilegien sie versehen und ausgestattet sind. Es gab jetzt hier schon vor 30 Jahren so einige Alternativvorschläge, wie man das irgendwie anders und diverser formulieren könnte. Vom Frankfurter Frauenmanifest zum Beispiel 1991, Frauen und Männer, die Kinder aufziehen, kranke oder alte Menschen versorgen, stehen unter besonderem Schutz des Staates. Alle Lebensgemeinschaften, die auf Dauer angelegt sind, haben Anspruch auf Schutz vor Diskriminierung. Das ist nach wie vor nicht aufgenommen und auch ein Vorschlag der späteren Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Jutta Limbach, Familien sind ungeachtet des Familienstandes ihrer Mitglieder zu schützen, also egal, ob die Leute jetzt verheiratet sind und wie sie gelesen werden, und zu fördern. Alleinerziehende Eltern, die es ja auch massenhaft gibt, sind in besonderem Maße staatlich zu unterstützen. Auch das ist nicht umgesetzt. Also da sieht man auch, wie so bestimmte utopische Vorstellungen, selbst wenn entsprechende Leute dann irgendwie in die Institutionen einrücken, nicht unbedingt sofort in Realpolitik transponierbar sind. Warum ist Utopie trotzdem mehr als Träumerei? Wenn wir uns jetzt historisch mit Utopien auseinandersetzen würden, das kann ich jetzt hier natürlich nicht ausführlich machen, aber dann würden wir sehen, dass die Verlaufskurven, also wann haben Utopien Konjunktur, eigentlich ziemlich übereinstimmen mit anderen politisch-ökonomischen Zyklen. Kurz gefasst könnte Mensch sagen, dass Utopien immer dann Hochkonjunktur haben, wenn wir in gravierenden multipolaren Krisenkonstellationen irgendwie befangen sind, also nicht nur ökonomischen Krisen, sondern auch dann meistens gleichzeitig politischen, kulturellen Und multipolar heißt, dass die Interessengegensätze und Konfliktlinien sich eben nicht auf einen einzelnen einfachen Antagonismus sortieren lassen, sondern ganz, ganz viele verschiedene widersprüchliche Lagen da miteinander verquickt sind. Wenn wir jetzt in solchen Krisenkonstellationen sind, dann werden auch Bruchstellen der sonst als unwandelbar geltenden gesellschaftlichen Verhältnisse, Wissensordnungen und Habitusformen gesteigert sichtbar. Das heißt, deswegen implizieren Krisen immer auch Momente der Utopie. Krisen erleichtern die Infragestellung von bestehenden Modi, von Eigentum, Arbeitsteilung, Lohn- und Reproduktionsarbeit sowie die Infragestellung der daran geknüpften Segregationsprinzipien nach Klasse, Geschlecht, Ethnie oder Nationalstaatsangehörigkeit. Und Krisen öffnen gleichzeitig den Blick für die in den gegebenen Verhältnissen angelegten, aber wenn alles läuft, irgendwie immer gleichzeitig auch stark blockierten Möglichkeiten für alternative Möglichkeiten gesellschaftlicher Organisationen. Ein gutes Beispiel dafür aus der jüngsten Zeit wäre es, wenn man sich den Corona-Diskurs genauer anguckt. Das habe ich letztes Jahr mal in einem Aufsatz gemacht, wo man jetzt sagen kann, okay, es geht jetzt nicht nur um diese bekannte Neubestimmung von Systemrelevanz, also dass auf einmal systemrelevant eben nicht mehr die üblichen Verdächtigen waren, sondern auf einmal die reproduktive Arbeit, also alles, was im Bereich der niedrig entlohnten oder nicht entlohnten reproduktiven Arbeit geleistet wird. Das wurde dann unter dem Begriff Systemrelevanz verhandelt. Und gleichzeitig gab es sogar in der hegemonialen Presse, also in der Zeit und so weiter und so fort, eine erstaunliche Rückkehr der Patriarchatskritik. Also sogar Männer, von denen man das jetzt nicht erwartet hätte, fragen im Kontext von Corona, wenn sie sich die Arbeitsteilungsverhältnisse in der Gesellschaft, in der wir leben, angucken, ist das vielleicht das Patriarchat, von dem wir geglaubt haben, dass das schon längst überwunden sei oder längst Vergangenheit sei. Und gleichzeitig gibt es im Corona-Diskurs von Anfang an sowas wie ein utopisches Raunen, das so eine Art Subdominante bildet. Das könnte man jetzt so zusammenfassen, also sowohl in Internetforen, wo sich Leute über Corona austauschen, als auch in den Pressedebatten geht es immer um den Gedanken, eine durch Corona geläutete Gesellschaft könnte ihre Prioritäten grundsätzlich neu ordnen. Kurz gesagt, irgendwie weniger Konsum, Wachstum und Konkurrenz. Dafür mehr Achtsamkeit in sozialen und ökologischen Belangen, weniger, aber dafür sinnvollere Arbeit mit mehr Gestaltungsautonomie, mehr Mitbestimmung, mehr Zeit, Respekt sowie auch bessere Löhne und Arbeitsbedingungen für reproduktive Tätigkeiten, weniger kaufen, mehr teilen, insgesamt irgendwie mehr Solidarität, Selbstorganisation, Nachhaltigkeit. Das Ganze war auch schön zusammengefasst, was solche utopischen Fluchtlinien sein könnten in einem von 3000 Wissenschaftlerinnen gezeichneten Manifest für ein Wirtschaften nach der Pandemie unter dem Titel Arbeit demokratisieren, dekommodifizieren, also aus der Warenform herausziehen, nachhaltig gestalten. Man sieht also, in solchen Krisen blühen Utopien. Wir wissen alle gleichzeitig auch, dass gerade im Bereich der reproduktiven Tätigkeiten jenseits symbolischer Anerkennung wenig passiert ist. Also Arbeitsbedingungen und Löhne haben sich in diesem Bereich natürlich nicht verbessert. Ich werde dann später noch darauf zurückkommen, warum das so ist. Zurück zur Utopie und zu ihrem Ausschluss aus der Politik. Die Wortprägung, das habt ihr in dieser Reihe jetzt wahrscheinlich schon etliche Male gehört, geht natürlich zurück auf Thomas Moros Utopia. Es ist ein griechisches Wortspiel mit einer Synthese aus Autopos und Eutopos, also aus dem Nichtort und dem guten Ort. Moros spielte mögliche Alternativen zur damaligen gesellschaftlichen Ordnung Englands, die im historischen Erfahrungsraum keinen Ort hatten, an einer fiktiven Insel durch und nahm damit eine Form kritisch-konstruktiver politischer Fiktion vorweg, die später wichtig für alle möglichen anderen Formen von Utopien wurde. Und natürlich gab es auch schon Vorläufer. Christine de Bizan ist halt einige hundert Jahre früher zum Beispiel. Es ist jetzt so, dass der Begriff natürlich so geeignet war, dass er ab dem 17. Jahrhundert als literarischer Gattungsbegriff verwendet wird und aufgegriffen wird. Also das heißt, man sortiert jetzt in diesen Gattungsbegriff eben auch frühere Texte unter diese Kategorie Utopien. Und seit dem Ende des 18. Jahrhunderts passiert noch etwas anderes. Der Begriff wird nämlich jetzt auch verwendet, um spezifische politische Haltungen und Orientierungen zu beschreiben und zu benennen. Das Ganze geht jetzt mit noch was einher, was auch interessant ist. Der Raum-Zeit-Index der Utopien verschiebt sich. Was meint das? Bei Morris, wie auch in der Stadt der Frauen, geht es um eine geografische Lokalisierung des utopischen Ortes. Also die Utopie ist im Jetzt, aber nicht hier lokalisiert. Das bleibt jetzt eigentlich eine relativ lange Zeit konstant, abgesehen davon, dass die Utopien ab ungefähr 1700 von der Erde flüchten müssen. Das hat was mit der Kolonialexpansion zu tun, die sozusagen alle verfügbaren Gebiete des Planeten mehr oder weniger erschlossen hat. Das heißt, es gibt kein geografisches Unbekanntes mehr, deswegen muss die Utopie dann unter die Erde, unter das Meer oder ins All ausweichen. Erst ab dem Ende des 18. Jahrhunderts finden wir das, was wir heute mit Utopie verbinden, nämlich, dass die Utopie auf die Zukunft verschoben wird. Sehr, sehr häufig. Die andere Form gibt es natürlich auch noch, aber jetzt taucht hier was Neues auf. Immer mehr Utopien sind irgendwie in einer mehr oder weniger fernen Zukunft angesiedelt. Es gibt also eine Verzeitlichung der Utopien und da ist es jetzt interessant, sich die Bedingungen und Konsequenzen anzugucken. Die Utopie erfährt eine Strukturänderung. Sie ist jetzt prospektiv-projektiv, entwirft also etwas, das vom Hier und Jetzt ausgehend auch hinsichtlich seiner möglichen Realisierbarkeit in der Zukunft gedacht wird und möglicherweise auch Zwischenschritte mit berücksichtigt. Was ist eigentlich der Weg von A nach B? Und gleichzeitig ist es so, das passiert ungefähr parallel, dass der Begriff, wie gesagt, mit politischem Allgemeincharakter aufgeladen wird. Er ist jetzt ein Verhaltensbegriff von allgemeinem Anspruch. Utopisch denken kann jeder oder jede, die sich in irgendeiner Form auf die Zukunft einstellt. Das hat jetzt einen spezifischen Kontext. Das, was Kozelek das Auseinandertreten von Erfahrungsraum und Erwartungshorizont genannt hat. Also ne, vorher ist es mehr oder weniger so, der Erfahrungsraum, der Alltag, in dem Menschen leben, ist mit dem Erwartungshorizont mehr oder weniger identisch. Also nächstes Jahr wird so sein wie dieses Jahr. Es gibt einfache Reproduktionszyklen, also die Gesellschaft reproduziert sich immer wieder in mehr oder weniger identischer Form und man hat sozusagen keine großen Erwartungen, dass die Zukunft ganz anders sein könnte. Das verändert sich jetzt und die Zukunft wird als etwas verstanden, was prinzipiell anders als die Gegenwart ist und was vor allen Dingen auch gestaltbar ist. Erscheint. Das hat jetzt einen konkreten Hintergrund, also es geht nicht darum, dass die Leute anfangen rumzuspinnen und Fantasien zu entwickeln. Der Hintergrund sind die gravierenden Transformationskrisen, die mit der Auflösung der Ständeordnung und der Durchsetzung von Industriekapitalismus und Lohnarbeit verbunden war. Das muss ich jetzt hier nicht nochmal benennen, das kennt ihr alles ungefähr, wie schlecht die Lage da in vielen Bereichen aussah, mit der Enteignung von vormaligen Fähigkeiten und so weiter und so fort von ehemaligen Tätigkeitsbereichen. Und mit diesen Krisen, aber auch mit der Möglichkeit anderer Gestaltung, muss jetzt mehr oder weniger jedes politische Handeln eine programmatische Dimension haben. Also es geht jetzt eigentlich in jeder Form von Politik, gerade auch in der realistischen Politik, um eine gedankliche Antizipation von gesellschaftlichen Beziehungen, Organisationsformen, die erst noch zu gestalten sind. Das kennzeichnet ja auch den klassischen Liberalismus zum Beispiel dann schon. Gleichzeitig impliziert der wissenschaftlich-technische Fortschritt auch ganz eigene Zwänge und Möglichkeiten, die Zukunft als gestaltbar wahrzunehmen. Also es wird neue Techniken geben, die unser Zusammenleben erleichtern und so weiter und so fort. Gleichzeitig üben die auch einen Zwang aus, dass irgendwie bestimmte Sachen auch neu gestaltet werden müssen. Der politische Utopiebegriff entsteht also in Kontexten, in denen jede realistische Politik einen Zukunftsentwurf braucht. Gleichzeitig bleibt Utopie aber von anderen Formen der Politik dadurch unterschieden, dass sie irgendeine Form des ideellen Gesamtentwurfs meint. Also sie meint sozusagen keine Vorstellung von klein-klein, sondern denkt alle möglichen Bereiche zusammen, die gleichzeitig in einer zu perfektionierenden Form gestaltet werden sollen. Und in gewisser Weise könnte man sagen, für eine Realpolitik, die den Status quo mehr oder weniger auch immer aufrechterhalten will, wollen Utopien natürlich immer zu viel. Das ist einer der Gründe, warum die Begriffe Utopismus und Utopist, die wir das erste Mal in der Zeit der Französischen Revolution finden, meist polemisch gebraucht werden, und zwar um die Zukunftsentwürfe und die Haltung meistens politischer Gegner, die so bezeichnet werden, eben als irrationale Phantastereien abzutun. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts tritt jetzt noch was anderes hinzu. Es tauchen die sogenannten Negativutopien oder Dystopien auf. Und das sind meistens Verarbeitungsformen der Erfahrung, dass es sowas wie eine Inversionslogik in der Realisierung idealer Gesellschaftsentwürfe gibt. Also die besten Absichten führen zu fatalen Konsequenzen. Das ist in der Französischen Revolution zum Beispiel mit der Erfahrung des Jakobinerterrors verknüpft. Später im 20. Jahrhundert natürlich mit den Erfahrungen des Scheiterns oder der Konsequenzen der staatssozialistischen Projekte. Und das heißt, man hat jetzt sozusagen auch diese Erfahrung, die in Zukunft, die hinzukommt, gute Absichten können und gute utopische Absichten können halt fatale Konsequenzen haben. Das begünstigt auch diese Entgegensetzung von Utopie zu einer als vernünftig und rational imaginierten Realpolitik, die im 20. Jahrhundert dann endgültig verfestigt ist. Utopisches Denken gilt jetzt, also dann im 20. Jahrhundert, als in sich totalitär. Dahndorf zum Beispiel sieht Utopien als von der Realität losgelöste, in sich geschlossene, homogene Denksysteme, die als solche jede Veränderung des Gesamtentwurfs ausschlossen, dogmatisch sind, Irritationen abwehren und deswegen von vornherein zu Repression und Gewalt tendieren. Sowas begünstigt dann auch Forderungen, Utopistinnen aus dem politischen Handlungsraum besser gänzlich auszuschließen. Sie werden als Feinde der offenen Gesellschaft bei Popper verstanden, die offensichtlich nicht so offen ist, dass sie Utopien aushalten kann. Natürlich gab es auch eine ganze Reihe von philosophischen und sozialwissenschaftlichen Versuchen weiterhin, den Utopiebegriff oder den Utopismus positiv zu besetzen. Anthropologisch-philosophisch grundiert vor allen Dingen bei Bloch, der ja auch schon ein paar Mal erwähnt worden ist. Schärfer soziologisch akzentuiert, unter anderem bei Karl Mannheim, der versucht hat, den reellen Zusammenhang von durch die Produktivkraftentwicklung, also durch die Entwicklung von Techniken und auch Fähigkeiten, erweiterten gesellschaftlichen Möglichkeitsräume halt mit den utopischen Ideenformen zusammenzudenken, die versuchen, andere Gestaltungsmöglichkeiten und Nutzungsmöglichkeiten dieser Möglichkeitsräume zu bestimmen. Was ja erstmal durchaus eine rationale Angelegenheit sein kann. Im politischen Sprachgebrauch wird Utopie aber endgültig ein vor allen Dingen pejorativ verwendeter universeller Kampfbegriff. Dass diese Trennung eigentlich ziemlich verhärtet ist, sieht man jetzt, könnte man viele Beispiele nennen, hier nur zwei. Wenn man systematisch sich anguckt, wie in den Bundestagsreden in 10 Jahren von 2005 bis 2015 der Utopiebegriff verwendet wird, dann ist erstmal auffällig, er taucht eigentlich extrem selten auf. Insgesamt nur 33 Mal in 10 Jahren. Bei der SPD erwartbar kein einziges Mal. Bei den Liberalen auch nicht. Bei den konservativen Parteien, also bei den Grünen und der CDU/CSU, war ein kleiner, aber spätestens wenn wir Grün-Schwarz als mögliche Regierungsoption haben, werdet ihr verstehen, was damit jetzt gemeint war. Bei den Grünen taucht er 3-mal auf, bei der CDU/CSU 11-mal, bei den Linken immerhin 19-mal. Wenn man sich jetzt anguckt, wie der Utopiebegriff bei den Grünen und bei der CDU/CSU verwendet wird, dann geht es eigentlich immer um dieses Negativding, also Realitätsverlust, Naivität, Extremismus. Das hat was damit zu tun, dass die Grünen sozusagen alle Utopisten, die sie in ihren Reihen hatten, in den 90ern schon rausgekickt hatten, weitgehend die sogenannten Fundis. Und die Realos haben sich durchgesetzt. Vereinzelt positive Konnotationen finden wir bei der Linkspartei. Da meint Utopie aber irgendwie auch nur ein allgemeines Ideal einer besseren Zukunft, einen inhaltlich unbestimmten Antrieb politischen Handelns, das zur Realpolitik keine systematisch praktische Verbindung hat. Also Utopien sind irgendwie was Schönes. Im realpolitischen Alltag ist es sozusagen nicht systematisch angebunden. Und es finden sich insgesamt keine Bezüge auf Utopie als ein irgendwie relevantes Moment politischen Handelns. Exemplarisch, das ist ein, könnt ihr googeln, es gibt so ein Streitgespräch zwischen Katrin Göring-Eckardt von den Grünen und Frauke Petri, damals noch AfD, 2017, wo sie sich gegenseitig immer Utopien vorwerfen. Und auf den Vorwurf von Frauke Petri, dass die Grünen Utopien verkaufen würden, weiß Göring-Eckardt dann eben auch nichts anderes zu erwidern, als dass grüne Politik mit Utopie nichts zu tun hat. Und das würde schon zeigen, dass man erfolgreich in so vielen Bundesländern an der Regierung beteiligt ist. Mit Utopie kommen sie da nicht weiter. Man könnte jetzt also zusammenfassend sagen, dass das politische Denken nach dem Kollaps des Staatssozialismus, in dem sich das überlebende System als finale Erfüllung aller erreichbaren Utopien gefeiert hat, wirklich systematisch keinen Ort mehr haben und in einer Realpolitik der Alternativlosigkeit, das Tina-Prinzip, there is no alternative, ist der politische Handlungsraum so weit supprimiert, also eingeengt, dass jedes Nachdenken über Alternativen, also über prinzipielle Alternativen, schon als Ausweis von Unvernunft gilt. Parteipolitisch sind Utopien also ohne Ort in der Gegenwart und eine davon unterschiedene Zukunft ist in der besten aller möglichen Welten denkunmöglich oder, wo sie doch gedacht wird, irrational und gefährlich. Diese Entwicklung zeigt jetzt eine interessante wachsende Diskrepanz zu der Art und Weise, was in anderen gesellschaftlichen Bereichen passiert. Und zu anderen Bereichen gesellschaftlicher Entwicklung. Auf der einen Seite, das wisst ihr alle, haben wir es gerade in den letzten 20 Jahren mit einer zunehmenden Steigerung von Krisenhaftigkeit zu tun, also eine ganze Serie von irgendwie alle miteinander zusammenhängenden, eskalierenden Krisen. Wir haben es mit zunehmend als irreversibel erachteten sozialen und ökologischen Zerstörungen zu tun, mit einem weitgehenden Zerfall von geopolitischen, ökonomischen und staatlichen Ordnungsarrangements. Und all das verweist eigentlich auf gravierende gesellschaftliche Transformationszwänge, in denen eben auch genauso wie in der Situation im 18. Jahrhundert sozusagen irgendein Zukunftsentwurf notwendig wäre, um überhaupt sich adäquat politisch darauf einzustellen und damit umzugehen. Und gleichzeitig ist es so, dass aus genau diesen Gründen auch die Nachfrage, auch die ökonomische Nachfrage für Utopien, also ökonomisch jetzt einfach im Sinne von Markterfolgen entsprechender Bücher, enorm gestiegen ist. Also das heißt, Utopien finden Absatz, zumindest zum Lesen zu Hause und vielleicht noch zum Diskutieren mit anderen. Und es gibt auch immer wieder, etwa im Corona-Diskurs, Neuverhandlungen utopischer Fragen im medialen Interdiskurs. Und natürlich gibt es auch sowas wie wieder eine vermehrte Zunahme von so Versuchen gelebter Utopien, also irgendwie in bestimmten Nischenräumen, in bestimmten Nischenpraktiken schon jetzt irgendwie ein anderes Leben zu führen. Natürlich sozusagen immer mit bestimmten Schwierigkeiten, weil man die ganze Zeit gezwungen ist, gegen die dominanten Trends der Gesellschaft anzuarbeiten. Nicht zuletzt ist es auch so, dass wir, wenn wir uns demoskopische Stimmungsbilder angucken, also so Umfrageergebnisse, immer wieder finden, dass so Utopien, kleine Utopien, vor allen Dingen auch einer anderen Zeitnutzung und einer besseren Gestaltung von Alltagsbeziehungen gegenüber Turboproduktion und Turbokonsum ziemliche Zustimmung erfahren. Demgegenüber wird zur selben Zeit Realpolitik zunehmend zur Illusionspolitik. Mit weitgehend katastrophalen Konsequenzen. Es geht also in der Periode akuter Krisen und akuter Zerfallstendenzen um immer panischere Versuche, einen Status quo als alternativlos zu verlängern und irgendwie aufrecht zu erhalten. Und in gewisser Weise könnte man ironisch sagen, dass die Realpolitik derzeit alle klassischerweise den Utopistinnen zugeschriebenen Tendenzen zeigt. Realitätsverlust, dogmatische Erstarrung, Abschottung vor irritierenden Umweltinformationen, Selbstillusionierung durch Datenmanipulation und erwünschte Expertise. Was meine ich damit? Ich habe auch dazu mal einen kleinen Aufsatz geschrieben, wo es einfach darum geht, wie eigentlich die Art und Weise, wie Politik auf Wissenschaft zugreift, halt dazu führt, dass wir bestimmte Daten lieber gar nicht mehr erheben, weil dort würden wir immer nur sehen, da geht was gerade ziemlich vor den Baum, deswegen besser gar nicht hingucken. Und wenn wir Daten erheben, dann halt in einer manipulierten Form und erwünschte Expertise heißt, wir fragen nur die Leute als wissenschaftliche Experten, die auch sagen, was unseren realpolitischen Kurs dann sozusagen bestätigt und unterstützt. Demgegenüber hat Oskar Negt dann schon 2012 so im Gefolge der Krisenserie, die mit der großen Finanzblasenkrise eingeleitet wurde, dann in der Staatsschuldenkrise weitergereicht worden ist. Nur noch Utopien sind realistisch. Es waren schließlich nicht politische Fantasten, die uns an den Rand des Abgrunds geführt haben, sondern die Realpolitiker auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Der Hintergrund dabei ist natürlich, dass erst Utopien alternierende gesellschaftliche Möglichkeiten überhaupt antizipier und verhandelbar machen. Das heißt, es geht bei Utopien gar nicht darum, dass irgendein schlauer Mensch Kraft seiner Wassersuppe sagt, was der richtige Weg ist. Aber hier werden Ideen in den Raum geworfen, die uns erst dazu bringen, irgendwie darüber nachdenken zu können, dann eben auch gemeinsam und vor allen Dingen auch im Streit, wie könnte es eigentlich anders gehen. Und wichtig ist jetzt auch noch, dass wenn wir uns das Feld der Utopien heute angucken, jüngere utopische Haltungen und Projekte eigentlich kaum noch durch diese klassischen ideellen Gesamtentwürfe charakterisiert sind. Es geht schon um klare Zielvorstellungen, die verdichten sich dann in solchen Konzepten wie Commons- oder Postwachstumsökonomie. Aber es geht nicht darum, dass man sozusagen durchdeklinieren will in jedem Bereich, da muss es so aussehen, da muss es so aussehen, da muss es so aussehen. Sondern es geht eher um eine große Offenheit für irgendwie tentative, so sich vorantastende, experimentelle und pluralistische Suchbewegungen. Das ist dann was, was sich auch ganz gut besichtigen lässt, wenn man in dem hier kurz verwiesenen Buch unten Pfade durch Utopia so nachliest, wie in verschiedenen so gelebten Utopieentwürfen Leute eigentlich zusammenleben und wie die halt ihre utopischen Haltungen sozusagen konkretisieren. Da ist von Dogmatik eigentlich wenig zu finden. Gut. Es ist jetzt trotzdem so, dass eine utopistische Realpolitik nicht hinter die Kritik zurück könnte, welche Utopien seit ihren Anfängen begleitet haben. Es ist nicht umsonst so, dass auch bei Marx zum Beispiel der Utopiebegriff ja oft negativ besetzt ist, auch in der klassischen Absetzung zum sogenannten utopischen Sozialismus. Die beruht vor allen Dingen darauf, dass Marx davon ausgeht, dass auch die besten Vertreter, also auch die interessantesten Leute, die es da gegeben hat, ihre Alternativen eigentlich nicht ausreichend begründen und nicht reflektieren, wo die eigentlich historisch und gesellschaftsanalytisch jetzt genau zu verorten wären. Und das führt dann auch dazu, dass Utopie, also reine Utopie, blind bleibt gegenüber den Faktoren, die in gegebenen Verhältnissen ihrer Verwirklichung auch verdammt erschweren kann oder systematisch sozusagen aufhalten und verhindern kann. Dass sie sich häufig in Mikroalternativen verheddern und sozusagen keine Übergangsszenarien und Erfolgschancen von Übergangsszenarien für eine gesamtgesellschaftliche Transformation wirklich abschätzen können. Es gibt dann bei Marx selbst so dieses berühmte Bilderverbot, also dass man eigentlich darauf verzichtet, jetzt selbst eine Utopie auszumalen. Es ist aber, glaube ich, trotzdem wichtig, dass obwohl Marx eigene Ableitungen auf die Zukunft, wenn er sie so aus der inneren Logik des Kapitalverhältnisses und der Kapitalakkumulogik macht, dann ist das meistens keine Utopie, sondern Prognostik. Oft sogar eine ziemlich hellsichtige. Also was wird sozusagen, wenn sich die Systemparameter so entwickeln, wie wir das jetzt hier angenommen haben, was wird in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten innerhalb des Kapitalismus passieren? Also das heißt, da haben wir es meistens mit Prognostik zu tun. Es gibt aber trotzdem Aussagen zu historischen Bruchstellen, revolutionären Übergängen und möglichen Konturen postkapitalistischer Vergesellschaftung, die notwendig auch utopische Momente enthalten. Das jetzt aus verschiedenen Gründen. Grundlegend andere Formen gesellschaftlicher Organisation können sich aus den Gesetzmäßigkeiten der gegebenen Gesellschaft eben nicht ableiten lassen, weil dann Zusammenhänge ganz anders konfiguriert wären. Und in der Gegenwart finden wir vielleicht was, was Marx die Keimform genannt hat, also irgendwelche Ansatzpunkte, die sich später irgendwie in eine andere Richtung entfalten könnten. Aber auch wenn wir die irgendwie bestimmen können, dann können wir trotzdem nicht sagen, wie die gesamtgesellschaftliche Neukonfiguration dieser verschiedenen Elemente halt irgendwann aussehen würde. Das sind halt Sachen, die sich vor der Erfahrung nicht prognostizieren lassen, weil sie erst in sehr kontingenten und komplexen historischen Verläufen und Kämpfen je oder erfunden werden müssten. Und bei historischen Kämpfen ist es immer so, dass der Verlauf und der Ausgang relativ offen sind, ist, weil er von zu vielen Faktoren abhängt. Und gleichzeitig in den Kämpfen natürlich auch was eine Rolle spielt, was über die gegebenen Trends in einer Gesellschaft hinausgeht. Es geht nämlich immer auch um solche Kriterien der politischen Präferenz, der Wünschbarkeit, warum und wie stark sich Leute für irgendwas engagieren. Das sind Sachen, die sich eben schwer prognostizieren lassen. Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Anschlüsse an Marx, die es ja durchaus auch gab, auch in der bürgerlichen Wissenschaft, sind jetzt eigentlich immer so vorgegangen, dass das, was Marx als wissenschaftlich valide Aussagen sozusagen getroffen hat und seine oft sehr präzisen Prognosen irgendwie abgeschnitten worden ist von dem, was als indiskutable Prophezeiung und Rückfälle in die Utopie verstanden wurde und dann eben ausgesondert wurde. Also das ist ein sehr großes Problem, das zu trennen, auch werkimmanent, aber das ist eigentlich genau das, was passiert. Und das betrifft dann meistens alle Aussagen, die über die kapitalistische Gesellschaftsformation hinausweisen und in der Gegenwart angelegte mögliche Fluchtlinien und Übergänge irgendwie beschreiben. Ein ähnliches Votum findet sich auch bei Koselleck, auf den ich mich beim Utopiebegriff öfter bezogen habe, der vorschlägt, Utopien angesichts der Ablast des Begriffs ganz auszuschließen und vielmehr auf Prognostik zu setzen, um trotzdem über alle Zukunftsmöglichkeiten rational diskutieren zu können. Die Vorstellung hat jetzt einen großen Haken. Prognostik ist eigentlich immer eine statistische Hochrechnung von vergangenen Daten auf die Zukunft. Also das heißt, Prognostik unterstellt, in den wesentlichen Parametern ändert sich eigentlich nicht allzu viel. Und deswegen leistet Prognostik eigentlich immer nur die Verlängerung gegebener Trends und zugrunde liegender Systemparameter. Schlimmstenfalls ist das so, dass uns Prognostik dann dazu verleitet, statistische Wahrscheinlichkeiten als unwandelbare Determinismen anzusehen. Also das passiert ja auch als politisches Argument häufig, wenn es um Geschlechterdebatten geht zum Beispiel. Es ist nun mal so, dass in den bestehenden Parametern sich viele Menschen mehr oder weniger freiwillig dazu entscheiden, spezifisch weibliche oder spezifisch männliche Tätigkeiten wahrzunehmen. Und weil das so wahrscheinlich ist, können wir da eigentlich auch fast gar nichts dagegen machen. Irgendwie wollen die Leute das so. In dieser Vorstellung ist dann eben so drinne, was wahrscheinlich ist, ist eben auch notwendig und nicht die Vorstellung, dass man auch die Regeln der Wahrscheinlichkeit mit der Veränderung der Parameter des Zusammenlebens halt verändern könnte. Das ist also das, was schlimmstenfalls passiert, wenn wir uns auf reine Prognostik verlassen. Was bestenfalls passieren kann, Prognosen von fatalen Trends. Dafür wäre beispielsweise alles, was wir in der Klimaforschung derzeit verzeichnen können, ganz paradigmatisch. Prognosen von fatalen Trends können auch dazu führen, dass die zugrunde liegenden gesellschaftlichen Logiken insgesamt als veränderungsbedürftig eingeordnet werden, um gegen die erkannten Tendenzen des Wahrscheinlichen anzuarbeiten. Bourdieu hat das mal so schön genannt, ne? Man kann eine Statistik eben auch so sehen, dass das, was dort wahrscheinlich ist, etwas ist, was sagt, da lohnt es sich, sich zu engagieren. Und in der Autonomie der Kämpfe irgendwie darauf hinzuwirken, dass sich unter den verschiedenen möglichen Zukünften die wahrscheinlichste Zukunft eben nicht durchsetzt. Das ist eine Möglichkeit. So kann auch mit Prognosen umgegangen werden. Auch in diesem Fall kann die reine Prognostik aber die politische Entscheidung darüber, wofür es sich eigentlich zu kämpfen lohnt, weder begründen noch abnehmen. Da sie selbst eben keine alternativen Ziele des Handelns oder Kriterien des Wünschbaren anzugeben vermag. Was wäre jetzt der Utopismus, der sich davon positiv unterscheiden ließe? Es ginge eigentlich um eine von reiner Prognostik, aber auch von bloßer Träumerei unterschiedene Haltung, die ausgehend von der Analyse des Gegebenen den Sinn für das nicht-illusionäre Mögliche, wie Bloch das genannt hätte, schärft. Also irgendwie realistische Ziele und Fluchtlinien antizipiert und damit auch uns hilft, gegenwärtige Haltungen und Handlungen irgendwie zu orientieren. Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt eine Aufgabe von Wissenschaft. Es gibt aber trotzdem systematische Schnittstellen von moderner Wissenschaft und so einer so verstandenen Utopistik. Und das mache ich jetzt mal nicht an Marx, sondern an jemanden, den man bei Utopiediskursen vielleicht überhaupt nicht erwarten würde, nämlich anhand von Luhmann, Systemtheoretiker, der häufig eher so als mehr oder weniger konservativ eingeordnet wird, der aber sehr gute konstruktivistische und dekonstruktivistische Analysen häufig macht. Und der sagt über die funktionale Analyse, wie er seine Systemtheorie nennt, sie benutzt Relationierungen mit dem Ziel, Vorhandenes als kontingent und Verschiedenartiges als vergleichbar zu erfassen. Das impliziert immer auch, dass der Seitenblick für andere Möglichkeiten damit geöffnet wird. Also wenn wir nachzeichnen, wie das, was ist, kontingent entstanden ist und wie es auch anders sein könnte, wird eben auch der Blick geöffnet für andere Möglichkeiten. Es gibt hier immer einen Bruch mit dem Vorwissen und die wissenschaftliche Konstruktionsarbeit führt zu einer Perspektive, die dem Gegenstandsbereich, also dem, was analysiert wird, inkonkurrent ist. Sie macht mehr Komplexität sichtbar, also mehr Zusammenhänge zum Beispiel, als aus der Binnenperspektive eines konkreten Milieuwissens und der laufenden Selbsterfahrung beobachtbar ist. Dadurch überfordert sie die selbstreferenzielle Ordnung ihres Gegenstandes. Sie untergräbt seine intuitive Evidenz. Sie irritiert, verstört, verunsichert und zerstört möglicherweise, wenn die natürliche Lethargie ihren Gegenstand nicht ausreichend schützt. Da kommt dann wieder so ein bisschen was Konservatives durch. Also die wissenschaftliche Perspektive kann immer auch problematisch sein, wenn der Gegenstand nicht ausreichend vor dieser Irritation geschützt ist. Das gilt für Luhmann jetzt insbesondere, wenn so eine Analyse über latente Strukturen und Funktionen aufklärt, also Relationen behandelt, die für das Objektsystem nicht sichtbar sind und vielleicht auch nicht sichtbar gemacht werden können, weil die Latenz selbst eine Funktion besitzt. Also das, was nicht gesehen werden kann, das ist ja auch so ein Punkt in der klassischen Ideologiekritik, dass bestimmte wirkliche Zusammenhänge, wenn die gesehen würden, eigentlich den Gesamtverlauf sozusagen stören würden. Man kann das jetzt an einem Beispiel so ein bisschen konkreter machen. Luhmann, ich erkläre jetzt nicht genau, wie das funktioniert, wäre zu lang, aber in seinem Buch über das Wirtschaftssystem analysiert er, wie Knappheit etwas ist, das nichts mit Mangel zu tun hat. Also Knappheit, die, um die es hier in unserer Gesellschaft immer geht, also alles scheint irgendwie knapp zu sein, vor allen Dingen die Arbeit wird immer knapper, also die Lohnarbeit, ist nichts, was sozusagen mit einem absoluten Mangel zu tun hat, sondern Knappheit wird verschärft, reproduziert mit der Produktion von Überfluss im gegebenen Wirtschaftssystem, das Knappheit reproduzieren muss als seine Ausgangsbedingung. Und das heißt, Knappheit ist hier sowas wie die fundierende Paradoxie der Ökonomie und ist ein selbsterzeugtes Problem. Um das jetzt abzukürzen und konkret zu machen, wir sehen sowas auch, wenn wir einfach auf empirische Befunde gucken, dass zum Beispiel heute 56% der globalen Kalorienproduktion nicht konsumiert, sondern vernichtet werden, profitorientiert. Und das ist auch in der Art und Weise, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert, notwendig, dass wir mehr als die Hälfte der Lebensmittel, die wir produzieren, nicht verspeisen, sondern vernichten. Wenn wir solche Befunde jetzt haben, öffnet allein das aber auch schon wieder den Seitenblick auf andere Möglichkeiten, weil wir sehen, okay, es geht also nicht darum, dass wir auf diesem Planeten zu wenig haben. Wir haben eigentlich genug, dass alle Menschen leicht adipös sein könnten. Und dann ist die Frage, wie könnte dieser gesellschaftliche Reichtum vielleicht anders verteilt werden und genutzt werden. Und das führt eben auch wieder zu dieser Öffnung des Seitenblicks auf andere Möglichkeiten. Die großen Utopien macht jetzt natürlich Wissenschaft meistens nicht. Also da muss man sich auch so ein bisschen auf Literatur verlassen. Wenn es jetzt darum geht, erstmal Utopien zu entwerfen, ich kann das auch nicht besonders gut, aber was Wissenschaft machen kann, ist in Auseinandersetzung mit solchen Utopien so ein bisschen das Klein-Klein etwas besser zu klären. Das heißt, die Erreichbarkeits- und Erfüllbarkeitsbedingungen von utopischen Entwürfen ein bisschen besser zu reflektieren oder auch die konkreten Notwendigkeiten für Utopien zu benennen. Darauf werde ich ganz am Schluss nochmal mit der feministischen Ökonomin Nancy Faulpert zurückkommen, wie das ungefähr aussehen könnte. Was jetzt so ein paar Kriterien wären, wie sich Utopien verhandeln lassen und welche Utopien eigentlich mit wissenschaftlichen Mitteln gut diskutierbar sind, das wären dann solche, die neben den zwei Kriterien des Nicht-Ort- oder Nicht-Zeit-Kriteriums, der Idealbilder oder der Zielvorstellungen, auch sowas wie eine einigermaßen fundierte und nachvollziehbare inhärente Kritik der gegebenen Verhältnisse und des Status quo enthalten. Gleichzeitig werden es solche, die irgendwie auch angeben, wie die Möglichkeitsbedingungen und Potenziale und Ansatzpunkte zu solchen Veränderungen aussehen könnten. Und am wichtigsten auch noch, es wären Utopien, in denen es nicht irgendwie der Geist aus der Maschine ist, der die bessere Gesellschaft hervorbringt. Also nicht die klassischen Technik-Utopien, wo irgendeine tolle Erfindung gemacht wird und auf einmal sind wir alle Arbeiten los und alles ist gut, sondern die irgendwie angeben, wie gesellschaftliche Beziehungsweisen neu strukturiert sind. Weil auch das haben wir, glaube ich, aus 300 Jahren technischer Innovation im Kapitalismus gelernt, dass allein aus den Maschinen sozusagen keine andere Gesellschaft kommen wird, auch nicht aus dem 3D-Drucker, wie das heute einige Leute glauben wieder. Und nicht zuletzt müsste es eben auch darum gehen, Wünschbarkeiten differenziert zu bestimmen. Und das heißt jetzt nicht in irgendwie so einem nur illusionären Sinne, sondern auch dahingehend, welche Konfliktpotenziale mit Wünschbarkeiten für verschiedene Gruppen vielleicht irgendwie verbunden sein könnten. Und das sind sozusagen, also jetzt mal als Beispiel, wo diese 6 Kriterien eigentlich alle gut erfüllt wären, wären jetzt zum Beispiel auch die literarischen Utopien von Ursula Le Guin, die, also Planet der Habenichtse ist vielleicht relativ bekannt, Linke Hand der Dunkelheit, wo es ja sehr, sehr viel auch immer sozusagen um konkrete Gestaltungen von ökonomischen Beziehungsweisen geht, aber auch irgendwie darum, dass nicht alles himmelblau gezeichnet wird, sondern auch die Konflikt- und Bruchlinien, die sich auch in anderen Gesellschaften notwendig immer wieder ergeben und die immer wieder neu verhandelt werden müssen, bestimmt werden. Was hat das alles jetzt mit Feminismus zu tun? Feminism is in its theory and in its cultural practice embodies a vision that is fundamentally and radically utopian, wäre eine Position von Shafi. Das gilt jetzt zumindest für einen radikalen Feminismus. Radikalismus würde immer bedeuten, Problemlösungsstrategien, die an der Wurzel, also Radis, der Probleme ansetzen. Das heißt, sie müssten eigentlich immer beim gesellschaftsstrukturellen Zusammenhang von Heterosexismus mit Ökonomie, Macht und Gewaltverhältnissen anfangen und den hinterfragen, statt nur irgendwie Serviceleistungen und Oberflächenkorrekturen für Frauenbelange im bestehenden System integrieren zu wollen, die letztlich auch immer dem Systemerhalt dann dienen. Umgekehrt wäre es so, das hatte ich schon angedeutet, das werde ich jetzt gleich noch konkreter machen, dass jede konsequente Utopie und jede utopistisch-politische Haltung und Strategie im Kapitalismus notwendig zu genuinen feministischen Fragen führt, nämlich zu Fragen wie Reproduktionstätigkeit und Reproduktionszyklen anders gestaltet werden könnten. Damit bin ich beim zweiten großen Teil. Ihr habt das jetzt schon mehrfach gehört und wisst es alle auch mehr oder weniger, dass in unserer Gesellschaft Arbeitsteilung entlang fundamentaler Trennungsprinzipien organisiert ist, seit ungefähr 300, 400 Jahren. Es geht einerseits um eine Trennung von produktiver, in Anführungszeichen, Arbeit. Darunter verstehen wir eigentlich immer nur den sehr begrenzten Teil von Mehrwert produktionsorientierter Lohnarbeit. Von dem ganzen riesengroßen Komplex reproduktiver Tätigkeiten. Es geht um eine weitere Trennung von Lohnarbeit und sogenannter Hausarbeit, also Arbeit, die unbezahlt verrichtet wird. Es geht auch um damit korrespondierende Trennung von öffentlich und privat oder von rational und emotional, also als bestimmte Eigenschaftstypen, die dann auch Menschen zugewiesen werden oder eines bestimmten Verhältnisses zu Kultur und Natur. Es gibt also in unserer Gesellschaft eine patriarchal grundierte, nach einer heterosexuellen Matrix strukturierte Gesamtkonfiguration von Arbeitsteilungsprinzipien und von entsprechenden Segregationen und Diskriminierungsmechanismen, die die daran geknüpften Geschlechterverhältnisse irgendwie stützen sollen. Können natürlich auch positive Diskriminierungen sein, also alles, was als Mythos von Mütterlichkeit seit 200 Jahren produziert wird, klingt ja erstmal irgendwie ganz schön und sympathisch, ist aber natürlich auch eine Form von Diskriminierung von Menschen, die diese Eigenschaften dann zugeschrieben werden. Die ganze Geschichte ist dann natürlich damit verbunden, dass es bestimmte soziokulturelle Formen gibt und auch bestimmte Sozialcharaktere, bestimmte Subjektivierungsweisen, die eben Männer und Frauen, Hetero- und Homosexuelle hervorbringen als irgendwie unterscheidbare Menschentypen mit bestimmten Eigenschaften. Wichtig ist jetzt, dass es hier nicht um irgendwelche Residuen früherer Gesellschaftsformationen handelt. Das hört Mensch ja ganz oft. Ne? Also eigentlich könnte diese Gesellschaft auch ohne Geschlechterdifferenzen funktionieren, aber die hängen halt irgendwie noch aus der Vergangenheit nach und werden schon irgendwann in den nächsten 200 Jahren noch überwunden werden. Da kriegen wir das Problem auch noch gelöst. Es sind also keine Residuen, es sind auch keine irgendwie Sekundärmerkmale und es sind keine Nebenwidersprüche, wie das in einigen Marxismen hieß, sondern in gewisser Weise geht es hier um die konstitutive Basis und die prägende Grundstruktur der ganzen Veranstaltung. Das heißt, diese Verhältnisse und Strukturierungen prägen sozusagen alle Lebensbereiche und Geschlechterproduktionsverhältnisse sind immer sowas wie ein nahtloses Geflecht von ökonomischen, politisch-rechtlichen, soziokulturellen und ideologischen Vermittlungsformen. Was heißt das jetzt? Das tippe ich nur noch kurz an. Habt ihr auch schon gehört, gestern zum Beispiel, dass die Reproduktionstätigkeit, gerade auch die unbezahlte Reproduktionstätigkeit, einen gravierend höheren Teil an der gesamtgesellschaftlichen Tätigkeit ausmacht als die Lohnarbeit. Ganz, ganz vielen Dank. Das heißt, selbst in einer Zeitbudgetstudie, okay, danke schön. Selbst in einer Zeitbudgetstudie des Bundesministeriums für Familie und so weiter, wo nur so ein kleiner Teil dessen, was an reproduktiven Tätigkeiten so gemacht wird, eingerechnet wird, liegt der Anteil der reproduktiven Tätigkeit in unserer Gesellschaft um das 1,7-fache über dem von dem, was im Lohnarbeitsbereich gewuppt wird. Und das Ganze ist nach wie vor in den Tätigkeitsformen, das zeigt diese kleine Grafik hier an der Seite, zwischen den Geschlechtern nach wie vor sehr unterschiedlich verteilt, also wie in diesen verschiedenen Sektoren Arbeit aufgeteilt ist. Auch nochmal intern, wenn man jetzt hier reinzoomt, das zeigt diese zweite Grafik, dann sehen wir, dass zum Beispiel in der Kinderbetreuung und Unterstützung nicht nur die Quantität der Zeiten sich gravierend unterscheidet, sondern auch die qualitative Aufteilung. Das heißt, Frauen machen hier nicht nur das Doppelte, sondern es gibt auch nochmal eine gravierende Differenz zwischen den verschiedenen Tätigkeitsbereichen. Kurz gesagt, wenn ihr euch das hier anguckt, so im Bereich dessen, was noch halbwegs Spaß macht, also mit den Kindern spielen und so weiter, sind die Männer fast gleich auf. Die Differenzen werden halt richtig groß weiterhin und fortgesetzt bei allem, was irgendwie schmutzig ist und manchmal auch stinkt und irgendwie der anstrengendere Teil des Ganzen ist. Wenn man sich jetzt ähnliche Versuche anguckt, irgendwie einen Teil der Repro-Tätigkeiten wenigstens einzupreisen und ins Bruttoinlandsprodukt einzurechnen und hier auch wieder nur einen Teil, weil sich einfach viele Formen von psychosozialer und emotionaler Unterstützung gar nicht so gut messen lassen, dann kommt man dahin, dass der Anteil an der Bruttowertschöpfung bei 41% liegen würde, 30% durch unbezahlte Frauenarbeit. Und das heißt zum Beispiel auch, dass wenn diese unbezahlte Arbeit um nur 10% reduziert würde, dass der Schließung sämtlicher Einrichtungen im bezahlten Gesundheits- und Sozialwesen entsprechen würde. Dass die Tätigkeiten abgewertet werden, wisst ihr. Und in Krisen, das hatte ich vorhin schon erwähnt, wird das Ganze noch mal deutlicher. Irgendwie ist es gerade zu laut, oder? Kann das sein? So ist es besser, glaube ich. Okay. In Krisen wird das Ganze noch mal deutlicher, zum Beispiel in dieser kleinen Grafik zur Corona-Krise. Das Ganze führt dann aber üblicherweise nicht dazu, dass sich irgendwas verändert. Es gibt dieses kleine symbolische Dankeschön im unteren Bild, aber keine Umgestaltung der reproduktiven Beziehungen. Das hat jetzt was damit zu tun, wie Wertform und Lohnarbeit mit einer spezifischen Form der nicht wertförmigen reproduktiven Tätigkeiten verknüpft ist. Also Reproduktionstätigkeiten, alles, was notwendig ist, um Bedürfnisse auf einer gegebenen Kulturstufe zu erfüllen und Gesellschaft gut zu reproduzieren, ist im Kapitalismus eigentlich nicht besonders interessant, weil es geht hier einfach um einfache Reproduktion. Was im Kapitalismus interessant ist, ist natürlich die Produktion von Mehrwert, also irgendeinem Surplusprodukt, das darüber hinausgeht und angeeignet werden kann. Und das heißt, im Kapitalismus geht es immer um die Lohnarbeit als über die Reproduktionskosten des in Warenform vermittelten Reproduktionsbedarfs von Arbeitskräften hinausgehenden Surplusproduktes. Reproduktive Tätigkeiten bleiben als ursprüngliche Bedingung jeder Produktion natürlich auch dieser Veranstaltung vorausgesetzt, aber sie können in ihr nicht so gut untergebracht werden. Sie können nur bedingt in der Wertform im geldförmigen Austausch vermittelt werden. Prinzipiell könnten wir natürlich jede Reproduktionstätigkeit auch als Lohnarbeit organisieren, aber dann müssten wir sie einpreisen. Das würde also gesellschaftliche Kosten verursachen und würde auf der Seite des Lohns oder auf der Seite von Umverteilung qua Steuern auf die Profite drücken. Das heißt, wir können diese Tätigkeitsform nicht so weit in Lohnarbeitsform vermitteln, ohne die Profitraten gravierend zu senken und zu reduzieren. Neben dieser quantitativen Seite gibt es ein qualitatives Problem, dass sich viele reproduktive Tätigkeiten natürlich irgendwie dieser Logik der Quantifizierung und Verrechnung von vornherein widersetzen. Kleines Beispiel dafür, Peer Steinbrück, der vorvorletzte Kanzlerkandidat der SPD, hatte im Wahlkampf mal gefordert, eine Zeiteinheit für menschliche Zuwendung im Pflegeschlüssel zu veranschlagen. Vorgesehen waren da so um die 5 Minuten pro Pflegeeinheit menschliche Zuwendung pro Tag. Und da könnte man jetzt fragen, wenn wir das jetzt halt in diese Logik bringen, der Wertverrechnung und der Effizienz, lassen sich zum Beispiel nicht auch in 1 Minute Highspeed-Zuwendung genauso viel menschliche Wärme reinpacken wie in 5 Minuten Lowspeed-Zuwendung? Können wir das nicht ein bisschen effizienter organisieren? Da sieht man ganz gut, wie sich das beißt. Es geht hier also auch um eine bestimmte qualitative Unvereinbarkeit. Das heißt, Kapitalverwertung erfordert immer auch irgendwie eine Externalisierung der toten Kosten der Reproduktion. Also tote Kosten hier natürlich ironisierend aus entsprechenden Formulierungen übernommen in entsprechenden Texten auf kostenneutrale Institutionen und Sozialarrangements. Eins davon kennt ihr alle, das wäre dann die romantische Liebe. Das ist ja auch schon angesprochen worden gestern, dass es sich hier um eine spezifische Form der Mystifikation von eigentlich bestimmten Formen von Arbeitsteilung handelt. Und wie vielfältig die romantische Liebe eigentlich letzten Endes mit Voraussetzungen der Kapitalakkumulation gekoppelt ist. Dafür müssen wir nicht Roswitha Scholz zum Beispiel lesen. Da hilft es auch, Schlager zu hören oder die Beatles sich anzuhören, weil eigentlich liegt auch hier, wie so oft, alles auf der Oberfläche der Ideologie. Im schönen klassischen Schlager, ein Herz, das kann man nicht kaufen, das ist eben nicht bezahlbar, geht es trotzdem darum, dass ein junger Mann immer wieder im Plattenladen einkauft, auch Platten, die er gar nicht mag, bis er die Verkäuferin endlich rumgekriegt hat. Und beim Happy End ist natürlich klar, dass sie nicht mehr Teilzeit im Plattenladen, sondern Vollzeit für ihn arbeiten wird in Zukunft. Bei den Beatles in A Hard Day's Night heißt es ja bekanntlich, it's been a hard day's night, I have been working like a dog, it's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I know the things that you do will make me feel all right. Also, die werden dann alles wieder in Ordnung bringen. Da steckt das eigentlich alles drin, dass es hier eben um so ein bestimmtes Ausgangsproblem geht bei der Ausdifferenzierung der romantischen Liebe, die es nicht umsonst erst seit dem späten 18. Jahrhundert gibt, also in der Durchsetzungsphase des Hochkapitalismus. Es geht darum, dass eben diese ganzen Sachen wie Anerkennung, menschliche Zuwendung, zweckfreie Erholung, Zuneigung, Erotik und 1000 andere Dinge in der Wertform nicht adäquat vermittelbar sind, trotzdem für diese Gesellschaft ganz entscheidende Reproduktions- und auch psychosoziale Pufferfunktionen haben. Und deswegen anders erfüllt werden müssen und sie werden eben alle in dieses verzauberte Sozialarrangement reingepackt. muss mich jetzt kurz mal sortieren, wie ich das jetzt schnell zu Ende bringe. Es ist jetzt so, dass diese grundlegenden Prinzipien irgendwie klar sind. Es ist auch klar, dass es im Kapitalismus immer Reproduktionskrisen gab. Ich will jetzt kurz nur noch veranschaulichen, eigentlich geht die ganze Sache immer in zwei verschiedene Richtungen. Kapitalismus impliziert auf der einen Seite, es ist so ein Doppelprozess, auf der einen Seite impliziert er eine Auflösung überkommener Geschlechterordnung, unter anderem, weil Frauen in die Lohnarbeit reingezogen werden. Das schon im 19. Jahrhundert. Die Fabrikkommissionsberichte dieser Zeit wimmeln davon, dass den proletarischen Weibern alle Eigentümlichkeiten der englischen Frau fehlen, dass sie ihre häuslichen Pflichten überhaupt nicht erlernen und wenn sie es doch können, dann nicht erfüllen können, so wie die Situation beschaffen ist. Und dass sie gleichzeitig die Männer als billiger Lohnarbeitskraft aus den Betrieben verdrängen. Hier muss also was verändert werden, gerade auch, weil Lohnarbeit zu sozioökonomischer Unabhängigkeit von Frauen führt und auch dazu führen könnte, dass sie bestimmte Reproduktionsarrangements aufkündigen und gleichzeitig die Reproduktion insgesamt gefährdet ist. Das führt dann im 19. Jahrhundert dazu, dass bestimmte alternative Arrangements, vor allen Dingen auch die Erweiterung der bürgerlichen Kernfamilie auf das Proletariat, eigentlich erst durchgesetzt werden. Also was wir heute unter Familie verstehen, ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, die gleichzeitig von vornherein auch mit der Entstehung anderer Absicherungsmechanismen gekoppelt war. Also Danslow beschreibt das ganz gut. Letzten Endes geht es bei der proletarischen Familie nicht nur darum, die Frau ins Haus zu bringen und dort für Reproarbeiten fruchtbar zu machen, sondern gleichzeitig die Frau im Haushalt als Andockadresse für sozialstaatliche und sonstige Fürsorgeinstanzen halt zu haben. Also es ist die Kommunikationsadresse, mit der man das verhandeln kann, wenn es auch irgendwelche Problemlagen gibt, damit die Männer halt vollständig oder weitgehend vollständig Lohn arbeiten können. Und das wären eben diese Erfindungen. Und das heißt jetzt gleichzeitig, hier passiert was. Frauen werden auf der einen Seite durch diese Einbeziehung in die Lohnarbeit aus Reproduktionsarrangements immer wieder befreit, in gewisser Weise. Lohnarbeit heißt auch Unabhängigkeit. Sie müssen gleichzeitig sozusagen, um dieses Reproduktionsproblem zu lösen, immer wieder sozusagen zurückgeschoben werden. Und es gibt sozusagen in dieser Gesellschaft keine Möglichkeiten, dass die Potenziale zur Auflösung des geschlechtlichen Dimorphismus, die halt irgendwie dorthin angelegt sind, wenn alle Leute ähnliche Arbeiten verrichten und ähnliche Tätigkeiten halt irgendwie verallgemeinert werden, dass die gleichzeitig immer wieder blockiert und aufgehalten werden müssen, weil sie eben die reproduktive Basis gefährden. Ute Gerhard hat das in ihrer großen Studie Verhältnisse und Verhinderungen auf die schöne Formel gebracht. Frauen haben unter kapitalistischen Bedingungen immer nur so viel Gleichberechtigung errungen, wie ökonomisch notwendig oder politisch nicht mehr vermeidbar war. Was heißt jetzt ökonomisch notwendig? Also auch wenn es interessant ist, sozusagen diese reproduktive Arbeitsteilung stabil zu halten, ist es natürlich so, dass auf der anderen Seite Frauen immer auch als Lohnarbeitskräfte interessant sind. Also nicht umsonst ist ja sozusagen auch auf der Ebene der Ideologie alles um Gleichheits- und Freiheitsprinzipien strukturiert, weil es eigentlich immer darum geht, alle menschliche Arbeitskraft frei und gleich verwerten zu können. Also in Lohnarbeitskraft zur Mehrwertproduktion zu synthetisieren. Das wäre ja blödsinnig, wenn man da 50% der Menschen wirklich dauerhaft ausschließen würde. Funktioniert also auch nicht. Und wenn Frauen mitarbeiten, auch in der Lohnarbeit, erhöht das hier auch immer den Pool qualifizierbarer Arbeitskräfte, auf die zurückgegriffen werden kann und steigert den Lohndruck. Ganz abgesehen davon warten sozusagen hinter jeder normativen Grenzsetzung, die die Geschlechterverhältnisse irgendwie stabilisiert, immer auch irgendwie neue Marktsegmente und Produktionssektoren. Das ließe sich jetzt ganz schön irgendwie nachzeichnen an der Geschichte der sogenannten sexuellen Revolution, die ja vor allen Dingen auch eine Erschließung und Kommodifizierung war und eine Erschließung neuer Märkte oder auch so an der Geschichte von Queer in den letzten 20 Jahren so als mehrheitsfähiges Lifestyle-Accessoire. Also das heißt, es gibt hier immer diese Momente der Gleichzeitigkeit von Gleichheit und Ungleichheit, der Auflösung und der Restitution von bestimmten Geschlechterarrangements. Wie das jetzt in den letzten 500 Jahren aussah, lasse ich weg und komme jetzt zu den letzten Jahrzehnten. Was ist da eigentlich passiert? Neoliberalismus und Postfordismus waren jetzt sowas wie eine ganz paradoxe Veranstaltung, die all diese Paradoxien auf die Spitze getrieben hat. Auf der einen Seite geht es um die gesteigerte egalitäre Ausbeutung weiblicher Lohnarbeitskräfte und um die verstärkte Abwälzung von Reproduktionsaufgaben auf unbezahlte Gratisarbeit auf der anderen Seite. Es gibt auf der einen Seite verstärkte Anreize und gerade für Leute aus unteren sozialen Lagen mit Hartz IV auch verstärkte Zwänge, dass auch weibliche Arbeitskraft sich in den Lohnarbeitsmarkt integriert. Gleichzeitig ist es so, dass mit dem Rückbau von bestimmten sozialstaatlichen Arrangements mehr reproduktive Aufgaben wieder in die Familie oder in andere Formen des Privaten in Anführungszeichen zurückgeschoben werden. Also es passiert hier sozusagen beides gleichzeitig. Wie das dann sozusagen aufgenommen wird, passiert im Neoliberalismus dadurch, dass ganz viele Impulse von queeren, feministischen und antirassistischen Bewegungen eigentlich erstmal aufgenommen werden, bis hin in die Wortwahl. Also Empowerment ist ja so ein schöner Begriff, der eigentlich aus emanzipatorischen Kontexten kommt, im Neoliberalismus in einer spezifischen Art und Weise angeeignet und neu besetzt wird. Und es gibt jetzt sowas wie ein flexibilisiertes und diversifiziertes Update der Reproduktionsarrangements auch. Aber mit dieser Doppelseitigkeit auch sowas wie eine gesteigerte Krisenhaftigkeit der Geschlechterarrangements. Das ist jetzt der Grund, was ist die realpolitische Verwirklichung der Utopie, warum ich das die Selbstverunmöglichung des ohne Angst Verschiedenseins genannt habe. Das bezieht sich auf Wolfgang Thierse, der zur Beantwortung auf die Frage nach dem sozialen Sinn der Agenda 2010 mal gesagt hat, die Agenda 2010 sei eine politische Antwort auf die große philosophische Frage nach dem guten und sinnvollen Leben gewesen. Selbstbestimmung, Emanzipation von Abhängigkeit und das Ideal einer Gesellschaft, in der wir ohne Angst verschieden sein können. Das stimmt jetzt dahingehend wirklich, dass in der Agenda 2010 auch ganz viele Gender Mainstreaming und Diversity-politische Maßnahmen schon mit enthalten waren, allerdings auch in einer sehr spezifischen Form, wie wir gleich noch sehen werden. Und interessant ist, dass diese Utopie auch ganz, ganz oft im Neoliberalismus auftaucht. Also auch Joachim Gauck, der Bundesprediger, sprach zum Beispiel 2016 von der neuen, vom neuen Wir der Deutschen als Gemeinschaft der Verschiedenen. Und das Ganze bezieht sich eigentlich implizit immer auf eine Formulierung aus der Minima Moralia von Adorno, auf der sich interessanterweise, auch wenn sich in queeren Texten auf Adorno bezogen wird, es ist immer diese Stelle bevorzugt. Das Argument der Toleranz, alle Menschen seien gleich, ist ein Bumerang. Es setzt sich der bequemen Widerlegung durch die Sinne aus. Eine emanzipierte Gesellschaft jedoch wäre kein Einheitsstaat, sondern die Verwirklichung des Allgemeinen in der Versöhnung der Differenz. Politik, der es darum im Ernst noch ginge, sollte deswegen auf die schlechte Gleichheit heute deuten, den besseren Zustand aber denken als den, in dem Mann oder eben auch Frau ohne Angst verschieden sein kann. Wie sich das in Spannung zum Neoliberalismus verhält, zeigt dieses kleine Werbeplakat aus den Nullerjahren mit einem Coco Chanel-Zitat: In order to be irreplaceable, one must always be different. Hier geht es also darum, dass das Verschiedensein in gewisser Weise auch als neuer Zwangsmechanismus eingebaut werden muss, um sich in der Marktkonkurrenz irgendwie durchzusetzen und zu behaupten. Das hat wenig mit ohne Angst zu tun. Auf der Oberfläche der Selbstdarstellung sieht es natürlich jetzt trotzdem so aus, dass viele Utopien im Neoliberalismus verwirklicht werden. Also neben dem Vorstoß von einzelnen Frauen und queeren Menschen in Spitzenpositionen lösen sich die in medialen Bildern die Geschlechterrollen immer mehr auf. Gender Mainstreaming, Gleichstellung, Diversity ist in EU-Richtlinien verankert, wenn auch mit sehr unterschiedlichen Umsetzungserfolgen in den einzelnen Mitgliedsländern, wenn wir an Ungarn denken zum Beispiel. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört zur Selbstdarstellung vieler Unternehmen und auch nicht mehr nur in Bezug auf Frauen, sondern auch in Bezug auf die neuen Männer. Die sollen nämlich im Rahmen ihres Vaterschaftsprojektes Social Skills, Krisentoleranz, emotionale Intelligenz, also sozusagen vorher weiblich attribuierte Fähigkeiten erlernen, um sie dann in die Problemlösungskompetenzen innerhalb des Unternehmenskontextes auch wieder zurückzubringen. Diversity Management, Diversity Marketing und Compliance versprechen uns eine Win-Win-Win-Situation, eine Geschlechterpolitik jenseits des Gender Trouble, in der durch die gezielte Nutzung von Diversität, Differenz und Heterogenität als standardabweichendes Humankapital eine ultimative und multiple Diversity-Dividende, die dann auch berechnet werden können soll, ermöglicht wird, im Unternehmensgewinn, der Selbstverwirklichung der Belegschaft und der Konsumentinnenzufriedenheit. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, dass zumindest für obere Klassenlagen queer kein Randgruppenstigma mehr ist, sondern auch sowas wie ein verallgemeinerungsfähiges Lifestyle-Accessoire, eine Catch-all-Programmatik. Man könnte so bestimmte neue Selbstbilder von Unternehmen auch unter das Motto Queering Everything stellen. Und das Ganze war jetzt aber, wie gesagt, paradox, weil es geht hier um eine paradoxe Synthese einer ökonomischen Nutzung von diesen Diversitätspotenzialen und um eine gleichzeitige Familienpolitik mit neokonservativen Implikationen, die die Rückverlagerung staatlicher Absicherung und nicht kommodifizierbarer Tätigkeit in die private Verantwortung sicherstellen soll. Und die steigt im Neoliberalismus enorm. Also nicht nur, weil sozialstaatliche Leistungen abgebaut werden, sondern auch, weil der Ausbeutungsgrad der Lohnarbeitskräfte in der Lohnarbeit steigt. Also das sind dann die bekannten Stress- und Burnout-Symptomatiken, die da rauskommen. Was halt heißt, es gibt auch eine höhere private Verantwortung für die Arbeit an der Work-Life-Balance. Es gibt einen gesteigerten Erziehungs- und Sozialisationsaufwand, wenn man sein Kind als Humankapital begreift, das irgendwie fit für die Konkurrenz in der Zukunft gemacht werden soll, steigt zumindest in den mittleren und oberen Klassenlagen der Aufwand für entsprechende Tätigkeiten enorm, um das Kind zu empowern. Es gibt nicht zuletzt aber auch sowas wie eine gesteigerte, lässt sich übrigens auch sehr gut statistisch sehen, neue Expansion von Zeitaufwendungen für Frauen für die Arbeit am Mann. Das meint jetzt, in der fordistischen Familie waren die Sachen wenigstens eindeutig und klar geregelt. Der Mann geht Lohnarbeiten, die Frau macht den ganzen Rest. In der Vorstellung von mehr oder weniger egalisierter Partnerschaft im Neoliberalismus, in der ja auch die Frauen irgendwie gleichmäßig arbeiten sollen, ist es natürlich so, dass auch Männer Sachen tun sollen, für die sie auf Grundlage ihrer Sozialisation eigentlich gar nicht vorbereitet sind. Und gleichzeitig brauchen Männer ja auch immer unglaublich viel Anerkennung. Das heißt, die müssen ständig gelobt werden für irgendwelche Sachen, die in anderen Bereichen und für andere Menschen selbstverständlich wären. Und das heißt jetzt, dass auch der vermehrte Beitrag von Männern zur Reproduktion in den Reproduktionsarrangements häufig den Störfaktor darstellt. Die können das noch nicht so gut, die machen das nicht so perfekt. Gleichzeitig müssen sie auch ein bisschen gehätschelt werden. Es muss die ganze Zeit nachgebessert werden, was sie nicht richtig hingekriegt haben. Das ist oft aufwendiger, als es gleich selbst zu machen. Und es muss meistens auch noch so nachgebessert werden im Namen des Beziehungsfriedens, dass der Mann das am besten nicht merkt und nicht verunsichert wird. Also es ist jetzt kurz gefasst das, was mit dieser steigenden Zeitaufwendung für die Arbeit am Mann gemeint ist. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass diese Zersetzung der Grenzen von Lohnarbeit und Freizeit in allen Bereichen ein kontinuierliches Zeitmanagement eigentlich verunmöglicht. Und die neoliberale Lösung des Reproduktionsproblems, dass Reproduktion mehr als Dienstleistung gekauft werden soll, scheitert natürlich als Gesamtlösung. Sie funktioniert nur für eine Lohnspitze und dann eben auch wieder zugunsten der Überausbeutung anderer Frauen, oft migrantischer Frauen in den globalen Care-Chains. Das Ganze hat jetzt also nicht dazu geführt, dass sich Geschlechterarrangements wirklich systematisch verändert hätten. Es gibt also keine grundlegende Neuordnung, stattdessen das, was Tove Soiland eine diskursive Entnennung von Geschlecht genannt hat. Also wir tun so, als ob dieser Unterschied einfach keinen Unterschied mehr machen würde. Und dieser Prozess dessen, was ich Externalisierung und Verdrängung von Reproduktion nenne, der zeigt sich jetzt auch wieder auf ganz vielen Ebenen. Er zeigt sich zum Beispiel in der Veränderung von weiblichen Körperästhetiken, wie wir sie in der Werbung oder in Filmen finden. Rose hat da von der Versportung und Entmütterlichung der Leitbilder weiblicher Körperästhetik gesprochen. die sich ganz schön in vielen Bereichen zeigen ließe. Es gibt also jetzt ein neues Ideal, nicht mehr der mütterlichen Frau, sondern der irgendwie androgynen Präadoleszenten, also vorpubertären, irgendwie von allen Spuren reproduktiver Belastung ungezeichneten Frauen des entsprechenden Frauenkörpers. Das Ideal der neuen Powerfrau, die irgendwie als vollerwerbstätige Mutter Produktivität und Reproduktivität irgendwie nebenbei alles ganz gut wuppt. Und in der Pornografie haben wir jetzt auch so eine Kategorie dafür. Nicht umsonst ist es so, dass Anfang der 1990er Jahre eine pornografische Unterkategorie auftaucht, die es vorher nicht gab und die ganz, ganz schnell aufsteigt. Das sind die MILFs, also die Mumps, I would like to fuck. Hier geht es halt darum, dass auch im Fall von Reproduktivität der Frauenkörper dann wieder so zugerichtet wird, dass die Reproduktionsspuren getilgt sind und die Frau sozusagen auch nach dem Gebären noch attraktiv etc. pp. Erscheint. Scholz hat das genannt, das Ideal der neuen Frau als eierlegende Wollmilchsau, die sozusagen alle möglichen inkompatiblen Aufgaben sowohl männlicher als auch weiblicher Konnotation halt gleichmäßig und gleichermaßen erfüllen soll. Und das Ganze ist begleitet von einer anderen Form von Externalisierung, wo es eben darum geht, Sachen auszulagern auf andere migrantische Frauen, zum Beispiel in den globalen Care Chains. Das führt dann also zu dem, was auch in Karikaturen oft thematisiert wird. Es gibt eben sozusagen diese neuen Zerrissenheiten zwischen unterschiedlichen, sich widersprechenden Anforderungen und Erwartungen. Nicht umsonst ist es auch so, dass heute in jüngeren Studien die Geburt des ersten Kindes als gravierendere Verschlechterung von Lebensqualität erfahren wird als die Scheidung oder der Tod des Partners. Weil durch die Entnennung eben keine Möglichkeit besteht, sich auch irgendwie darauf einzustellen, was Menschen eigentlich erwartet, wenn sie sich auf dieses Projekt in Anführungszeichen einlassen. Daran docken jetzt heute vor allen Dingen natürlich rechtspopulistische und neukonservative Geschlechterleitbilder an und können das auch ganz gut, weil sie sagen, Mut zur Wahrheit. Also das, was sozusagen gleichzeitig in den letzten 20 Jahren entnannt und reproduziert worden ist, wird einfach wieder in sein Recht gesetzt. Und die AfD verspricht einfach die Restitution und die symbolische Anerkennung klassischer Arbeitsteilungsarrangements und klassischer Leitbilder zwischen den Geschlechtern, was wenigstens wieder eine bestimmte Form von Orientierungssicherheit geben würde. Was eben in diesen ganzen Bereichen fehlt, ist eine wirkliche neue Antwort auf Reproduktivität. Und wir hatten es eben eher mit einer Verschärfung von entsprechenden Krisendynamiken zu tun. Was würde jetzt eine Neuordnung der Reproduktivität verlangen? Das sind jetzt Sachen, die sozusagen in dominanten, also es ist jetzt einfach ein Zusammentragen von Sachen, die in dominanten hegemonialen Diskursen in den letzten Jahren durchaus auch immer wieder diskutiert worden sind. Grundlegende Neuordnung der Anerkennung und Gratifikation bisher unbezahlter reproduktiver Tätigkeiten, inklusive auch ehrenamtliches, zivilgesellschaftliches, nachbarschaftliches Engagement, Anerkennung und Unterstützung aller möglichen Lebensformen, wo es um wechselseitige Unterstützung von Menschen geht, unabhängig von der konkreten soziosexuellen Beziehungsform, die das Ganze hat, Anerkennung sinnvoller Tätigkeit jenseits von Lohnarbeit und Marktförmigkeit, generelle Wertedebatte über Kriterien der Anerkennung und Unterstützung gesellschaftlicher Leistungen. Das Problem ist, wir haben es mit einem weitgehenden Fehlen entsprechender Programme in fast allen Parteien zu tun und die hegemoniale Politik läuft weiter in eine gegenläufige Richtung. Ich komme zum Schluss. Worum würde es jetzt in der utopistischen Realpolitik gehen? Ich glaube, was wir gelernt haben könnten aus den letzten 200 bis 500 Jahren, wäre das ein System, das in seinen Konstitutionsbedingungen auf Vorstellungen, Orientierungen, Bedürfnissen und Spezifika gesunder, weißer, heterosexueller Männer ausgerichtet ist, zudem meistens noch aus gehobenen Klassenlagen und auf der Externalisierung der ganzen wesentlichen und essentiellen Aufgaben des menschlichen Zusammenlebens beruht. Ein solches System lässt sich durch etwas mehr symbolische Gleichberechtigung und Gleichstellung zugunsten von Frauen oder auch LGBT-Personen oder durch bessere Technologien nicht reparieren. zumindest nie in einem Sinne, dass in eine Gesellschaft, in der Menschen ohne Angst verschieden sein können, führen würde. Eine Auslagerung an Technologieerwartungen hilft hier auch nicht weiter. Also auch wenn Reproduktivität auf der biologischen Seite irgendwann ex utero funktionieren würde, hätten sich damit sozusagen diese gesellschaftlichen Ausbeutungsbeziehungen, um die es hier geht, in keinster Form erledigt. Und eine Ausweitung männlicher Privilegien und Ausstiegsmöglichkeiten für einige Frauen zu Lasten anderer Gruppen ist natürlich auch keine Utopie, sondern das ist längst Realität, aber auch keine Zielvorstellung. Das heißt, feministische Utopien müssten immer auch die Auflösung anderer Segregationsmechanismen mitdenken und mit einbeziehen. So eine kleine Grundlage dessen, was ohne Angst verschieden sein wirklich bedeuten könnte. Der Adorno hat sich da natürlich nicht auf neoliberale Visionen bezogen, sondern auf eine alte Kritik von Marx an Gleichheitsvorstellungen bei der SPD, wo Marx kritisierte, also alle Vorstellungen, die jetzt auf Gleichheit der Bezahlung und so weiter und so fort rekurrieren, bleiben im engen bürgerlichen Rechtshorizont befangen, in der ein formal gleiches Recht stets ein Recht der Ungleichheit seinem Inhalt nach sein muss, gerade weil es die Unterschiede zwischen den Individuen nicht anerkennt. Menschen sind aber nun mal unterschiedlich nach ihren Anlagen, Fähigkeiten, Interessen, ihrer Sozialisation und so weiter und so fort. Und es wären auch keine verschiedenen Individuen, wenn sie eben nicht ungleiche wären. Und das Problem ist hier gerade das Absehen von der Ungleichheit und die Vorstellung, Leute könnten alle gleichermaßen Lohn arbeiten oder auch gleichermaßen reproduktive Tätigkeiten wahrnehmen, dass man sie alle als gleiche Arbeitskräfte behandeln könnte und dass man gleichzeitig irgendwie die gesellschaftlichen Teilhabechancen an diese Behandlung als gleiche Arbeitskräfte irgendwie knüpfen könnte. Ne, weil das Marx-Argument ist, im Äquivalenzkriterium der bürgerlichen Gesellschaft steckt drin, dass hier Unvergleichbares miteinander verrechnet und verglichen werden soll. Und das verwandelt immer die Vielfalt der Individuen in Ungleichheiten der Privilegien. Weil einige Leute eben einiges eben nicht so gut können. Dafür können sie vielleicht andere Sachen super, die halt gesellschaftlich auch so wichtig sind, unglaublich wichtig sind. Aber es geht hier eben darum, dass eine Gesellschaft, in der Menschen ohne Angst verschieden sein könnten, was erfordern würde, was eigentlich auch sehr einfach ist, es müsste eine Trennung geben. Also gestern in dem Vortrag kam ja auch, dass auch ganz viele Übergangsszenarien aus linker Perspektive immer noch mit irgendwelchen Arbeitscredits oder sowas arbeiten, wo dann auch wieder Leistungen miteinander verrechnet werden sollten. Hier ist der Gedanke bei Marx, es müsste eigentlich eine Trennung geben zwischen Teilhaberechten und gesellschaftlichen Leistungen. Leute machen, was sie können und beitragen können, aber die Art und Weise, wie sie gesellschaftlich berücksichtigt werden in den wesentlichen ökonomischen und sozialen Bereichen, ist davon unabhängig. Also das wäre halt sozusagen ein Kernpunkt jeder Utopie. Und dabei geht es bei Marx im Wesentlichen darum, das wird erst möglich, wenn durch die gewachsene Arbeitsproduktivität und durch den Überfluss, den wir in ganz vielen Bereichen haben, es möglich wird, die gesellschaftliche Zeit immer mehr zu befreien für die Gestaltung der wirklich sinnvollen Tätigkeiten, also für die Gestaltung von Beziehungen, für die Gestaltung der Beziehungen zur Natur und der Beziehungen zueinander, auch für die freie Selbstentwicklung in der Muse und so weiter und so fort. Diese Möglichkeit gibt es eigentlich und es geht hier eigentlich immer wie in allen Utopien im Kern um ein Zeitproblem. Das ist jetzt wiederum was gerade auch feministische Utopien auszeichnet. Also exemplarisch könnte man hier an Frigga Hauks, die hat viele Probleme, wenn man das dann durchdekliniert. Aber wichtig ist, dass Frigga Hauk das sehr systematisch gemacht hat, dass es letzten Endes für eine wirkliche Veränderung um eine gesamte Neustrukturierung der gesellschaftlichen Zeitverteilung gehen würde. Sie nannte das 4-in-1-Perspektive, eine Utopie von Frauen, die eine Utopie für alle ist. Eine Utopie von Frauen ist es, weil Frauen zunächst am nächsten an dieser Utopie dran sind in ihren eigenen Interessen. Eine Utopie für alle ist es, weil es die Gesamtbedingungen des Gesamtzusammenlebens und auch die Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten für Männer jenseits von Männlichkeit enorm erhöhen würde. Mir geht es darum, dass man sagen müsste, okay, es geht nicht um einen Streit um gleiche Rechte zur Lohnarbeit, sondern um eine grundlegende Neuordnung gesamtgesellschaftlicher Zeitverteilung in allen Tätigkeitsfeldern und zwischen allen Individuen. Das heißt, das, was heute Lohnarbeit ist, muss mit dem, was Sorge um sich selbst und andere ist, Muse für die eigene Entwicklung, Muse für und Zeit für Politik und Kultur in einem Zusammenhang verstanden und neu geordnet werden, sodass alle Tätigkeitsbereiche verantwortlich neu gedacht werden können und die Verfestigung einiger Tätigkeitsbereiche mit bestimmten sozialhistorischen Formen, zum Beispiel des Sorgebereiches eben mit einer bestimmten sozialhistorischen Form der Formung von Frauen, aufgesprengt werden können, um hier eine Neuordnung zu erreichen. Und es ginge dann darum, statt mehr Frauen in Arbeit zu bringen oder deren Bedingungen graduell zu verbessern, eine Befreiung der verfügbaren gesellschaftlichen Zeit aller Subjekte von den Zwängen von Lohnarbeit und Kapitalakkumulation in einem bestimmten Bereich überhaupt erstmal hinzubekommen. Vielleicht abschließend noch was, warum streift das auch solche Felder wie Ökologie, Naturverhältnisse und so weiter und so fort, natürlich nicht aus einem Grund, was im Gynozentrismus zum Beispiel imaginiert wird, also dass Frauen aufgrund der Tatsache, dass sie eine Gebärmutter haben, irgendwie näher an der Natur sind. Das ist natürlich Blödsinn. Aus meiner Sicht zumindest wäre auch diskutierbar, aber ich glaube, das wäre hier auch zumindest Konsens. Aber es ist eben so, dass die Art und Weise, wie gesellschaftliche Arbeitsteilung in den letzten 500 Jahren strukturiert worden ist, dazu geführt hat, dass Frauen in einer spezifischen Art und Weise näher an bestimmten Formen von Reproduktionszyklen jahrhundertelang dran gewesen sind. Das wäre hier also auch ein Ansatzpunkt, oder ein Grund, warum einige feministische Theoretikerinnen, die halt keine Naturalistinnen sind, halt sagen würden, es gibt hier besondere entwickelte Wahrnehmungspotenziale, aber auch besonders entwickelte Handlungspotenziale. Die Zeit dazu, diese Zitate jetzt noch ausführlich zu machen, habe ich nicht mehr, das mache ich auch nicht mehr. Was halt irgendwie klar ist, in der Gesellschaft, in der wir leben, und das ist uns allen bewusst, diese Kalorienproduktionsgeschichte ist ein Beispiel dafür, haben wir es mit dem Problem zu tun, dass dadurch, dass alles um Lohnarbeit und um Kapitalakkumulation zentriert ist, wir mit der Expansion der eigentlich frei verfügbaren Zeit, die wir für die andere Gestaltung von Beziehungen hätten, die einfach durch diese unglaublichen Produktivitätsfortschritte gegeben sind, nichts anderes anzufangen wissen, als Angst davor zu haben, dass die Lohnarbeit knapp wird und alles dafür zu tun, mit einem immer irrsinnigeren, beschleunigten Stoffdurchsatz durch das ökonomische Getriebe irgendwie immer mehr zu produzieren, um es immer schneller zu vernichten, um Leute wieder in Lohnarbeit zu bringen. Dasselbe ist wirkt sich derzeit sozusagen in einer radikalen Zuspitzung der Widersprüche der Gesellschaft zu ihren natürlichen Voraussetzungen aus. Es wäre allerdings gleichzeitig auch die Grundlage der Möglichkeit, dass der Teil der Zeit von Menschen, der derzeit absolut sinnlos für Lohnarbeit und Güterproduktion verschwendet wird, genutzt werden könnte, um genau diese Frage der sinnvollen anderen Gestaltung von Tätigkeiten und der Neuverteilung von Tätigkeiten halt irgendwie in einer bestimmten Form zu koordinieren. Das wäre im Kern der Ansatzpunkt der realistischen Utopie einer Gesellschaft der befreiten Zeit, in der natürlich immer noch genügend zu tun bleibt, aber in der sozusagen auch die Möglichkeiten, bestimmte vielleicht sinnvollere Aufgaben wahrzunehmen als sinnlose Güter zu produzieren, erstmal überhaupt gegeben wären. Genau, das war eigentlich so jetzt alles Wesentliche. Was jetzt wichtig ist, so die alten Utopien, dass die Produktivkräfte diesen Übergang irgendwie schon irgendwann nach sich ziehen würden, das haben wir, glaube ich, hinreichend gesehen, dass es nicht funktioniert. Was wären jetzt Ansatzpunkte, die wir uns überlegen müssten, jenseits technologischer Utopien? Es müsste immer darum gehen, neben den produktions- und kommunikationstechnischen Möglichkeitsräumen die konkreten Ansatzpunkte in gesellschaftlichen Einstellungen und Unzufriedenheiten zu ermitteln. Da gibt es viele Befunde, die darauf hindeuten, dass gerade in diesem Bezugsraum neue Zeitverteilung eigentlich extrem viel passiert. Also viele Leute haben eine sehr diffuse Sehnsucht nach irgendwie mehr Zeit irgendwie für den Garten, für die Familie, für die Zeit mit anderen Menschen und würden dafür auch in Kauf nehmen, dass sie vielleicht etwas weniger Zeug konsumieren müssten. Ne? Das ist so ein Beispiel. Es müsste andererseits sozusagen so ein bisschen bestimmt werden, was sind Trägergruppen und Multiplikatoren für mögliche Transformationen? Also vielfältige Menschen, statistisch gesehen überproportional Leute aus weiblich gelesenen und queeren Kontexten, die sich engagieren für andere Tätigkeitsformen in allen möglichen Projekten, in denen es immer um Dekommodifizierung geht, also um irgendwie andere Vermittlungsformen jenseits der Warenform. Es müsste konkrete Keimformen und Heterotopien in der Gegenwart geben, die wir natürlich nicht einfach sozusagen sagen können, da ist alles schon gut, aber die uns irgendwie Ansatzpunkte zeigen, wie können solche Sachen anders vermittelt werden. Was wäre jetzt der Zusammenhang, das nochmal ganz abschließend von utopischen Diskussionen und wissenschaftlichen Diskussionen? Wie gesagt, ich glaube, Wissenschaftlerinnen sind nicht besonders gut darin, Utopien auszumalen. Sie lesen sie aber oft gerne, zumindest wenn es irgendwie kritische Wissenschaftlerinnen sind. Und es könnte hier um so eine bestimmte Form von arbeitsteiliger Kooperation zwischen literarisch-künstlerischen, wissenschaftlichen und politischen Praxisfeldern gehen. Und das hat eigentlich Nancy Faulbrough sehr schön mal zusammengefasst, die unter anderem bei der Internationalen Assoziation von feministischen Ökonomen eine sehr wichtige Figur immer gewesen ist. I think Max Percy's Science Fiction and other Science Fiction writers, Sherry Tupper, Kim Stanley Robinson, that's where the social imagination first takes hold on. In a way, what I'm doing is just a sort of coming behind these more imaginative visions and trying to figure out and think about how we might actually put it together and how we could adapt some of our existing economic institutions to move in that direction. Economists are the kind of engineers of the utopian. Our job is to take care of the nuts and bolts of that alternative economic system, and I think we depend on artists, writers to help us see where we want to go. Ne, das ist eigentlich eine ganz schöne Bestimmung. Wenn ihr an den gestrigen Vortrag denkt, dann ist auch nochmal klar, warum das nicht männliche Ökonomen sein sollen, auch nicht marxistische, männliche, utopistische Ökonomen, die dieses Geschäft allein machen können, weil es eben im Wesentlichen auch um eine Umgewichtung und eine Neuverhandlung dessen sehen, was wir überhaupt unter Arbeit und Tätigkeit verstehen.